Português do Brasil. Álbum de família. Mädchen, junge Frau, in Brasilien und in Portugal. A moça. Klein, in der Verkleinerungsform, in Brasilien und Portugal gebräuchlich. Baixinho. Kurz, die Verkleinerungsform. Curtinho. Baby, in Brasilien und in Portugal. O bebê. Und die Verkleinerungsform dazu ist? O bebezinho. Ein wenig, in der Verkleinerungsform in beiden Ländern. Um pouquinho. Die Verkleinerungsform von Oma ist in beiden Ländern Avozinha. Und er trägt, wörtlich tragend. Usando.